Kundgabe 5095. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.03.1951. Verkünden des Evangeliums. Hörer, Täter. Liebelehre. Verkündet den Menschen mein Evangelium, und so sie es annehmen, wird alle Not behoben sein. Sie dürfen jedoch nicht nur Hörer, sondern sie müssen Täter meines Wortes sein. Soll dieses wirksam werden an ihnen und ihnen zum Frieden der Seele verhelfen. Täter meines Wortes sein aber heißt, in der Liebe leben, Werke uneigennütziger Nächstenliebe verrichten, die Ich-Liebe überwinden und so also das Wesen wandeln, dass es pur Liebe wird, wie es war zu Anbeginn. Die Liebe also mangelt euch, so ihr euch in geistiger und irdischer Not befindet. Denn letztere lasse ich dann selbst über euch kommen, auf dass ihr in euch gehet und auch eure geistige Not erkennet. Und so heißt mein Evangelium verkünden, den Mitmenschen meine Liebelehre vermitteln und sie darauf hinzuweisen, wie überaus wichtig ein Lebenswandel in Liebe ist, solange der Mensch auf Erden weilt. Alles erreichet ihr damit, Erkenntnis und Kraft schon auf Erden und dereinst ein ewiges Leben in Seligkeit. Meine Liebelehre ist zwar bekannt unter den Menschen, doch befolgt wird sie nicht oder nur selten. Und darum können auch ihre Auswirkungen nicht erkannt werden, und die Seele ist in größter Not, weil sie in die Nacht des Todes versinkt, wenn der Mensch sein Erdenleben beschließt. Solange der Mensch lebt, bereitet ihm das Leben nach dem Tode keine Besorgnis. Dennoch muss er sich auf Erden schon vorbereiten, will er zum ewigen Leben erwachen, denn dazu ward ihm das Erdenleben gegeben. Ohne Liebe aber ist seine Seele schon auf Erden tot. Ihr mangelt es an Licht, und die ständige Finsternis ist gleich der Erkenntnislosigkeit. Licht aber, das heißt, Wissen um die ewige Wahrheit, geht aus der Liebe hervor. Wie also sollen die Menschen Wahrheit entgegennehmen oder sie als Wahrheit erkennen, wenn ihnen dazu jegliche Fähigkeit mangelt, weil sie ohne Liebe dahingehen? Darum lehrt sie zuerst, dass sie sich in der Liebe üben sollen. Lehret sie, dass sie meine Gebote erfüllen müssen. Lehret sie, dass sie nur durch die Liebe selig werden können. Dass nur die Liebe ihnen das Wissen erschließt um die Wahrheit und dass sie niemals zu mir kommen können, wenn sie sich selbst nicht zur Liebe gestalten. Lehret sie, dass es um das Heil der Seelen und nicht um das Wohlbefinden des Körpers geht und dass nur die Liebe der Seele zum Aufstieg verhilft. Dann seid ihr in meinem Auftrag tätig als Verkünder der Wahrheit und ihr wirket dann in erlösender Weise, so ihr selbst ihnen ein Leben in Liebe vorlebt und sie an euch die Wahrheit der göttlichen Liebe lehre und ihre Auswirkung erfahren können. Ihr seid unbegrenzt ermächtigt, eure Mitmenschen in das Wissen einzuführen, das in mir seinen Ausgang hat. Doch ihr Fassungsvermögen für dieses Wissen richtet sich ganz nach ihrem Lebenswandel. Denn nur die Liebe gibt Helligkeit des Geistes. Also nur ein liebender Mensch wird das Verständnis haben für die Weisheit von oben, weshalb ihr ihnen als erstes die Liebe predigen sollet, um sie dann auch einführen zu können in die höhere Weisheit, auf dass sie aus dem Zustand der Unkenntnis zur Erkenntnis gelangen, die sie beglücken und nach immer tieferem Wissen streben lassen wird. Die Liebe ist der Schlüssel zur Weisheit. Weisheit ist Licht, das beseligt. Darum kann nur durch Liebe der Mensch zur Seligkeit gelangen, während ein Leben ohne Liebe ein Zustand geistiger Not ist, der Seele erst zum Bewusstsein kommt, so sie die irdische Hülle verlassen muss. Traget mein Evangelium hinaus in die Welt. Verbreitet meine Liebelehre und ermahnet die Menschen, sich zu üben in uneigennütziger Nächstenliebe. Dann traget ihr unermesslich viel bei zur Erlösung irrender Seelen. Dann seid ihr meine rechten Jünger, die in meinem Auftrag auf Erden tätig sind, in der letzten Zeit vor dem Ende. Amen.